بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم، نبينا محمد أمير المجاهدين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، wir fangen an, inshallah, mit einer Vortragsreihe. Die wird ungefähr so 21 Durus sein. Über die Geschichten der Propheten. Und es fängt an bei der Schöpfung. Und danach von Adam a.s. und endet bei Isa a.s. Und Muhammad a.s. ist eine Unterrichtsreihe für sich. Und über dieses Thema, warum reden wir überhaupt über die Propheten? Weil das sind zum einen die besten Menschen und das sind diejenigen, die man sich zum Vorbild nehmen muss. Als Beispiel, wenn jemand zum Beispiel mit einem Handschuh rumläuft, zum Beispiel Michael Jackson hatte damals ein Zeichen, er hatte einen Handschuh. Und wenn du jemanden auf der Straße siehst und er trägt auch einen Handschuh und läuft wie Michael Jackson, hat die Haare wie er und so weiter, fragst du ihn warum und so weiter, dann sagt er, weil er ihn liebt oder so, zum Beispiel. Und denjenigen, den man liebt, den wird man sich auch zum Vorbild nehmen. Das heißt, es ist wichtig, sich die NBA zu Vorbildern zu nehmen, sie zu kennen, weil du kannst nicht etwas lieben, was du nicht kennst. Deswegen müssen wir sie kennen und sie lieben und sie zu unseren Vorbildern nehmen sozusagen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 7, Vers 176, berichte die Geschichte, auf dass sie nachdenken mögen. Und Surah 6, Vers 90, das sind diejenigen, die Allah recht geleitet hat. So nimm ihre Rechtleitung zum Vorbild. Und Surah 12, Vers 3, wir berichten dir die schönsten Geschichten. Dadurch, dass wir dir diesen Koran als Offenbarung eingegeben haben, obgleich du zuvor zu den Unachtsamen gehörtest. Warum sind es die schönsten Geschichten? Warum sind es die besten Geschichten? Weil das die besten Geschöpfe sind. Weil das die besten Menschen sind. Und was ist der Nutzen vom Reden über dieses Thema? Und ich habe dazu vier Punkte aufgeschrieben. Das eine ist, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wurde befohlen, dies zu tun. Und der Beweis ist Surah 7, Vers 176, was wir schon erwähnt haben, berichte die Geschichte. Also Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wurde das befohlen. Also es ist Pflicht für uns, dies zu tun, also eine Form der Ibadah, eine Form der Anbetung. Der zweite Nutzen davon ist zum Nachdenken. Und das ist auch dieselbe Ayah, Surah 7, Vers 176. Berichte die Geschichte, auf dass sie nachdenken mögen. Ja, diese Geschichten von NBA, die sollen nicht einfach so an uns vorbeiziehen, einfach lesen und auch gar nicht beachten, sondern lesen, darüber nachdenken und in das Leben einbauen, ja, ne? Dass man danach auch lebt und danach handelt. Und Surah 6, Vers 90 ist der dritte Nutzen, also Vorbilder. Das sind diejenigen, die Allah recht geleitet hat, so nimm ihre Rechtleitung zum Vorbild. Also der dritte Nutzen ist, sie zu Vorbildern zu nehmen. Also sie sind recht geleitet, also müssen wir sie zu Vorbildern nehmen und vor allem für die Jungen. Wie das Beispiel, was ich vorhin gegeben habe. Man sieht viel, dass vor allem die Jugend sich stark auf Vorbildern konzentriert. Ja, sie suchen sich oft eine Vorbildperson. Und das sollen die NBA sein und so weiter. Der vierte Grund, beziehungsweise den Nutzen, der vierte Nutzen ist, sie zu lieben. was ich auch am Anfang erwähnt hatte, wenn du sie nicht kennst, dann kannst du sie auch nicht lieben. Du kannst keinen Menschen lieben, den du gar nicht kennst. Und deswegen lernen wir die NBA kennen. So, jetzt habe ich einen Hadith. Abu Dharr, radiallahu anhu, fragte Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, wie viele Enbiya es gab. Und ich übersetze Enbiya als Propheten. Was bedeutet Enbiya überhaupt? Enbiya ist die Mehrzahl von Nebi. Und Nebi ist jemand, der Nebe macht oder bringt. Nebe heißt Botschaft. Also Nebi ist jemand, der die Botschaft überbringt. Nebi ist jemand, der die Botschaft überbringt. Das ist ja eine die sprachliche Bedeutung. Und im Deutschen zum Beispiel Prophet bedeutet jemand, der etwas prophezeit, also der etwas voraussagt. Aber weil es in der Sprache so üblich ist, bleiben wir inshallah bei Propheten. Aber das ist auch erklärt. Auf jeden Fall, Abu Dharr fragte den gesamten Allah sallallahu alaihi wasallam, wie viele Enbiya es gab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte 120.000. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte 120.000. Und die Gesandten unter ihnen waren 315. Also 120.000 Propheten. Und von diesen 120.000 Propheten waren 315 Gesandte. Und was ist der Unterschied zwischen einem Propheten und einem Gesandten? Der Unterschied zwischen einem Nebi und einem Rasul ist, also es gibt einige Meinungen unter den Gelehrten, aber wir erwähnen die eine Meinung. Ein Nebi ist jemand, der ohne neue Scharia kommt. Okay? Ein Nebi ist jemand, der ohne eine neue Scharia kommt. Wie zum Beispiel Yusuf a.s. oder Yusuf a.s. oder andere. Yusuf a.s., er war ein Prophet Allahs, ein Nebi. Aber er kam nicht mit einem neuen Scharia. Er war gebunden an die Scharia von Jakub a.s. Und Jakub a.s., an wessen Scharia er gebunden war, weiß ich jetzt nicht genau, Wallahu alam. Aber Yusuf a.s. war zum Beispiel ein Nebi und kein Rasul. Okay? Und was ist jetzt ein Rasul? Ein Rasul ist jemand, der mit einer neuen Scharia kommt. Zum Beispiel Musa a.s. Musa a.s. kam als Prophet und als Rasul. Beides. Yani er kam mit der Tora und die Tora enthielt Gesetze. Die Tora enthielt Gesetze. Oder Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist auch ein Rasul, ein Gesandter. Er kam als Prophet und er kam mit dem Koran, mit einer neuen Scharia. Er ist also ein Gesandter. Und ein Nabi ist zum Beispiel auch Harun alaihi wasallam, der Bruder von Musa alaihi wasallam. Harun alaihi wasallam war ein Prophet, aber kein Rasul. Taib. Und wir fangen an, inshallah, mit der Geschichte der Schöpfung. Mit der Geschichte der Schöpfung. Eine Gruppe aus Jemen fragte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, und der Hadith ist in Al-Bukhari überliefert, rahimallah. Ja, Rasulullah, o Gesandter Allahs, wie begann alles? Und Rasulullah antwortete: Mit Allah und vor ihm war nichts. Und andere Überlieferung: Mit ihm war nichts. Also, wie begann es? Indem Allah yani war alleine sozusagen. Also, es gab keine Geschöpfe, mit Allah hat es natürlich angefangen. Und Allah hat natürlich keinen Anfang und kein Ende. Ist nicht so, dass er geboren ist, er war schon immer da und wird immer existieren. Und er sagt, Rasulullah, und sein Thron, also Allah, sein Thron war über dem Wasser. Und er schrieb auf der Tafel alles, und schuf die Himmel und die Erde. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, es ist ein anderer Hadith, das erste, was Allah schuf, war Al-Qalam. Das erste, was Allah erschaffen hat, war Al-Qalam, war der Stift. Dann befahl Allah ihm zu schreiben, ja, in dem Stift. Und er schrieb alles, was geschehen wird, bis zum Tage der Abrechnung. Und ein anderer Hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, der Hadith hier ist in Muslim, Allah schrieb den Rizq, die Versorgung der Menschen, 50.000 Jahre, bevor er die Himmel und die Erde schuf. Also 50.000 Jahre, bevor er die Himmel und Erden schuf. Und wir machen uns heutzutage Sorgen oder Angst wegen Rizq, die Versorgung, obwohl es schon 50.000 Jahre vor der Schöpfung der Himmel und Erde schuf. Schrieb man nicht. So. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte in einem anderen Hadith, dass die Engel aus Nur sind. Also die Engel sind aus Nur. Was ist Nur? Nur ist Licht. Und die Dschinn sind aus Feuer. Die Dschinn sind aus Feuer. Aber ich glaube, es war rauchloses Feuer. Allah alam. Iblis war von den Dschinn, wie in Surah Al-Kahf, wa kana min al-Jinn fafasaqa an amri Rabbi. Wie in Surah Al-Kahf erwähnt, Iblis ist von den Dschinn, wie Allah sagt, in Surah Al-Kahf. Und Iblis war von den Dschinn, aber weil er ein so guter Diener war, erhob Allah ihn zu dem Status der Engel. Also Iblis war zusammen mit den Malaika, mit den Engeln, weil er so ein guter Diener Allahs gewesen ist. Also, jetzt fangen wir an mit Adam a.s. Adam a.s. war aus Lehm. Lehm. Also dieser Ton, diese nasse Erde sozusagen. Das ist ja so klebrig und kann man so formen. Das nennt man Ton. Allah sagt in Surah 2, Vers 30. Und als dein Herr zu den Engeln sagte, ich bin dabei, auf der Erde einen Statthalter einzusetzen. Inni ja'ilun fil ardi Khalifa. Was bedeutet Khalifa? Allah sagt, inni ja'ilun fil ardi Khalifa. Ich werde auf der Erde einen Khalifa einsetzen. Was bedeutet Khalifa? Khalifa kommt vom Wort Khalafa. Und Khalifa bedeutet, jemanden sein Posten zu übernehmen oder jemandes Posten zu übernehmen. So, und wir haben zwei Erklärungen zu dieser Aya. Zu Surah 2, Vers 30 haben wir zwei Erklärungen. Die erste Erklärung ist, dass Allah Adam und seine Kinder, also wir, also alle Menschen, dass Allah Adam und seine Kinder verpflichtet, die Gesetze Allahs auszuführen, zu implementieren. Und diese Ansicht ist von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, einem Sahabi. Also ich wiederhole das nochmal. Die erste Ansicht ist, dass Allah Adam und seine Kinder verpflichtete, die Gesetze Allahs auszuführen, zu implementieren. Was bedeutet die Gesetze Allahs auszuführen, zu implementieren? Dass man die Scharia Allahs einsetzt und damit herrscht und damit richtet. Taib. Die zweite Erklärung zu dieser Aya. Und diese Ansicht. Diese Ansicht wird von Ibn Abbas radiallahu anhuma vertreten. Und zwar, die Menschen von Generation zu Generation übernehmen die Posten untereinander. Also die Menschen von Generation zu Generation übernehmen die Posten untereinander. Das sind die zwei Erklärungen für diese Ayah. So, Allah schuf alles für den Menschen. Er sagt in Surah 2, Vers 29, er ist es, der für euch alles, was auf der Erde ist, erschuf und sich hierauf dem Himmel zuwandte und ihn dann zu sieben Himmeln formte. Er weiß über alles Bescheid. Also der erste Teil der Ayah sieht man, er ist es, der für euch alles auf der Erde ist, schuf. So. Und als Allah die Menschen erschaffen hat, sagten die Engel in Surah 2, Vers 30, willst du auf ihr etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergisst, wo wir dich doch Lob preisen und deine Heiligkeit Lob singen? Er sagte, ich weiß, was ihr nicht wisst. Jetzt stellt man sich die Frage, woher wissen die Engel, dass die Menschen Blut vergießen werden und so weiter? Adem a.s. war noch gar nicht auf der Erde. Adem a.s. war noch gar nicht erschaffen. Und wir, also die Kinder Adams, waren noch gar nicht auf der Erde. Woher wussten die Engel, dass der Mensch Blutvergießen anrichten wird? Und hierfür gibt es zwei Erklärungen. Die erste Erklärung ist, Allah erzählte den Engeln, was der Mensch in Zukunft tun wird. Das ist die erste Erklärung. Allah erzählte den Engeln, was der Mensch in Zukunft tun wird. So, die zweite Erklärung, das ist die Ansicht von Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Djinn lebten vor den Menschen und verursachten Unheil und vergossen Blut. Also Djinn lebten vor den Menschen auf der Erde und verursachten Unheil und vergossen Blut. Dann sandte Allah Engel und Iblis, um diese zu säubern, und die Djinn wurden dann auf die Ecken der Meere verstreut. Das ist die Ansicht von Ibn Abbas, radiallahu anhu. Aber zu diesen zwei Erklärungen, es gibt keine Hadith, der diese zwei bestätigt. Es gibt keine Hadith, der diese zwei Ansichten bestätigt. Allahu alam, yani, was die Wahrheit davon ist. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah schuf Adam aus Lehm, welches von allen Teilen der Welt zusammengetragen wurde. Daher sind die Kinder Adams schwarz, gelb, rot, hart, weich und so weiter. Also weil Allah subhanahu wa ta'ala Adam aus Erde erschaffen hat, aus Lehm, und dieses Lehm von allen Teilen der Welt zusammengetragen hat, sind seine Kinder verschieden. Manche haben blaue Augen, manche haben grüne Augen, manche haben braune Augen, manche haben dunkle Haut, manche haben helle, manche haben, was dazwischen liegt, so bräunlich und so weiter. Und das Material, wovon wir erschaffen wurden im Koran, das sind vier Stück, also vier Teile oder vier Bestandteile. Also das Material, woraus wir erschaffen wurden, sind vier Dinge. Welche sind das? Erstens Turab. Erstens Turab, und das, was ist Turab? Turab ist Erde oder Staub. Staub, Erde, yani. Das zweite ist Tin. Also nicht Tin, sondern Tin. Tin ist ja, ich glaube, Feige. Genau, Feige. Tin ist Feige, aber es ist Tin, das mit Ta. Tin bedeutet klebriger Ton. Was wir am Anfang erwähnt haben, ja, ein klebriger Ton. Dritte ist Salsal. Das ist klingender Ton. Was bedeutet klingender Ton? Das bedeutet, yani, zum Beispiel, da liegt Ton auf der Erde und du kickst dagegen und es macht ein Geräusch. Ein hohles Geräusch oder so. Das klingende Ton, yani Salsal. Und das vierte ist Hama im Mesnun. Hama im Mesnun. Das ist schwarzer, glatter Schlamm. Schwarzer, glatter Schlamm. Und jetzt besprechen wir die Formen, yani, wie es die Schritte, yani. Am Anfang war es Staub. Am Anfang war es Staub, welches von der Erde genommen wurde. Dann wurde diese Erde mit Wasser gemischt und wurde zu Schlamm. Ja, wenn man Erde nimmt und Wasser und es zusammenmischt, wird es ja so Schlamm. Es wird ja feucht, also schlammmäßig. Dann wurde es für einige Zeit gelassen und wurde zu Trin dadurch. Also klebriger Ton. Dann wurde es für einige Zeit gelassen und wurde zu Trin dadurch. Dann wurde es für längere Zeit gelassen. Danach hat es welches sein Geruch und Farbe änderte und wurde dann zu Hama im Mesnun. Also zu schwarzer, glatter Schlamm. Und Allah formte dann damit den Körper Adams und dieser wurde dann Salsal. Und dieser wurde dann zu Salsal wie eine Keramik oder so. Also klingender Ton. Also wenn man dagegen kickt zum Beispiel, dann macht es so Geräusch. So. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, er sagt in Sahih Muslim, also Hadith ist in Muslim, Allah schuf Adam nach seinem Abbild. Allah schuf Adam nach seinem Abbild. Aber was heißt jetzt nach seinem Abbild? An-Nawawi rahimahullah sagt dazu, was mit Allah schuf Adam nach seinem Abbild gemeint ist, heißt Abbild von Adam und nicht von Allah. Abbild von Adam und nicht von Allah. Das bedeutet, yani, dass Adam a.s. war kein Embryo oder Fötus und so weiter, sondern er war direkt erwachsen sozusagen. Er war direkt in seiner Form. Weil wir zum Beispiel, wenn wir im Bauch unserer Mutter sind, dann sind wir erst diese Zustände, dieser Fötus, danach wird es zu Embryo, danach, wenn man geboren wird, ist man ein Baby, dann ist man ein Kind und so weiter. Und diese Stufen, die hatte Adam a.s. nicht. Er war kein Embryo, er war direkt ein erwachsener Mann, yani. Und deswegen sagt Allah, Allah erschuf Adam nach seinem Abbild. Das heißt, Adam a.s. war direkt Adam, nach dem Abbild von Adam. Und wenn der Mensch stirbt und die Seele den Körper verlässt, dann geht der Körper in seine Ursprungsform zurück. Zum Beispiel, die Russen haben mal versucht, die haben den Körper erforscht, weil der Körper zum Beispiel besteht aus Sauerstoff, aus Fleisch, aus das und das und das und das. Haben versucht, einen menschlichen Körper zu machen und wollten damit sozusagen Menschen erschaffen. Aber dieser Mensch, der lebt nicht. Sein Körper wird nur durch die Seele, durch die Ruh lebendig. Und wenn die Ruh den Körper verlassen hat, danach wird der Körper wieder in die Erde vergraben und die Tiere essen dann den Körper und dann wird der Körper wieder zur Erde sozusagen. Er geht wieder in seine Ursprungsform zurück sozusagen. Allah sagt in Surah 20, Vers 55, Surah 20, Vers 55. Aus ihr haben wir euch erschaffen und in sie bringen wir euch zurück und aus ihr bringen wir euch ein anderes Mal hervor. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wurde sogar mal gefragt, wa yas'alunaka 'anir ruh, und sie fragen dich nach der Seele. Und dann antwortet Allah, über die Seele ist nur wenig Wissen gegeben worden. Aber wir wissen sehr wenig über die Seele. Wir wissen sehr wenig über die Seele. Taib. So, jetzt reden wir darüber, was hat Adam a.s., was war seine erste Tat? Als Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Seele gegeben hat, hat er genießt. Also niesen. Und er sagte, Alhamdulillah. Adem a.s. hat genießt und er sagte, Adem a.s. sagte, Alhamdulillah. Und Allah antwortete ihm, Yarhamakullah. Allah antwortete ihm, Yarhamakullah. So. Und Allah sagte zu Adem, geh und grüße die Engel. Er ging und grüßte die Engel mit Assalamu alaikum. Und die Engel erwiderten mit Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Und dies wurde dann der Gruß unter seinen Nachkommen. Dies wurde dann der Gruß unter seinen Nachkommen, ja, nur unter uns Muslime. Taib. So. Und Allah sagt in Surah 7, Vers 172 bis 173. Und als dein Herr aus den Kindern Adams, aus ihren Rücken, ihre Nachkommenschaft nahm und sie gegen sich selbst zeugen ließ, bin ich nicht euer Herr? Sie sagten, doch, wir bezeugen es. Dies, damit ihr nicht am Tage der Auferstehung sagt, wir waren dessen unachtsam. Oder auch nicht sagt, unsere Väter gesellten noch zuvor Allah Teilhaber zu und wir sind nur eine Nachkommenschaft nach ihnen. Willst du uns vernichten für das, was diejenigen getan haben, die Nichtiges tun? Und es gibt zwei Erklärungen zur Sura, zu dieser Aya 172. Die erste Erklärung ist, dass hier die Fitra gemeint ist. Fitra, ja, ne, Fitra, was ist das? Die Veranlagung. Ja, die erste Erklärung ist, dass hier die Fitra gemeint ist. Allah hat die Fitra in uns gesetzt, sondern die Fitra des Tawhids. Und die zweite Erklärung ist, Allah nahm gesamte Schöpfung und ließ uns bezeugen. Sura 2, Vers 31. Und Allah lehrte Adam alle Namen. Und die Meinung von Ibn Abbas radiallahu anhu ist dazu, zu dieser Ayah, yani alle Nomen, alle Adjektive, alle Verben. Und die andere Ansicht ist, dass Allah ihm die Fähigkeit gab, Objekte zu identifizieren. Und auch in Surah 2, Vers 31. Hierauf legte er sie den Engeln vor und sagte: Teilt mir deren Namen mit, wenn ihr wahrhaftig seid. Und Surah 2, Vers 32 bis 33. Sie sagten: Preis sei dir. Wir haben kein Wissen, außer dem, was du uns gelehrt hast. Du bist ja der Allwissende und Allweise. Er sagte, O Adam, teile ihnen ihre Namen mit. Als er ihnen ihre Namen mitgeteilt hatte, sagte er, habe ich euch nicht gesagt, ich kenne das Verborgene der Himmel und der Erde und ich weiß auch, was ihr offenlegt und was ihr verbergen zu helfen sucht. Taib. Adem a.s. war alleine. Und danach schuf Allah subhanahu wa ta'ala Hawa aus Adam seiner Rippe. Wer ist Hawa? Hawa ist seine Ehefrau. Sura 4, Vers 1. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen schuf, und aus ihnen schuf er seine Gattin und ließ aus beiden viele Männer und Frauen sich ausbreiten. Und fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander bittet, und die Verwandtschaftsbande. Gewiss, Allah ist Wächter über euch. Und Rasulullah sagt im Hadith, dass die Frau aus einer Rippe ist. Der Hadith ist in Bukhari und Muslim. So. Na. In Jannah war Adam a.s. und Hawa a.s. alles erlaubt. Ihnen war alles erlaubt, außer ein Baum. Alles erlaubt, außer ein Baum. Sura 2, Vers 35. Und wir sagten, O Adam, bewohne du und deine Gattin, also Frau, den Paradiesgarten und esst von ihm reichlich, wo immer ihr wollt. Aber naht euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu den Ungerechten. Und Sura 20, Vers 120. Aber da flüsterte ihn der Satan ein und sagte, O Adam, soll ich dich auf den Baum der Ewigkeit hinweisen und auf eine Herrschaft, die nicht vergeht? Ja, Adam und Hawa aßen dann von diesem Baum und wurden aus Jannah entfernt. In Sura 2, Vers 36 sagt Allah, geht fort, einige von euch, der anderen Feind. Hier sagt Allah, geht fort. Im Arabischen gibt es, in der Sprache gibt es Einzahl, dann gibt es Dual und es gibt Mehrzahl. Im Deutschen zum Beispiel gibt es nur Einzahl und Mehrzahl. Aber Adam und Hawa waren nur zwei Personen. Das heißt, normalerweise wird hier die Dualform benutzt. Zum Beispiel sagen wir das Wort Mann. Mann heißt auf Arabisch Rajul. Männer, also mehr wie zwei, bedeutet Rijal. Und zwei Männer bedeutet Rajulain. Zum Beispiel. Rajulain. Das wäre Dualform. Und hier benutzt Allah subhanahu wa ta'ala nicht die Dualform, er benutzt hier die Pluralform. Geht fort. Obwohl es nur zwei Personen sind. Al-Farra' rahimahullah sagt darüber, da ist ein Mufassir, also ein Koran-Erklärer oder Interpretator. Er sagt, dieser Befehl geht an Adam, seine Frau und uns alle. Und Adam a.s. empfing einige Worte. Sura 2, Vers 37. Da empfing Adam von seinem Herrn Worte und darauf nahm er seine Reue an. Er ist ja der Reue annehmende und barmherzige. Also Adam a.s. empfing einige Worte. Welche Worte waren dies? Sura 7, Vers 23. Sie sagten, unser Herr, wir haben uns selbst Unrecht zugefügt. Wenn du uns nicht vergibst und dich unser nicht erbarmst, werden wir ganz gewiss zu den Verlorenen gehören. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, warum hat Adam a.s. auf Shaitan gehört und so weiter, wie konnte er das machen und so weiter, dann müssen wir darauf antworten, Adam a.s. hatte doch gar keine Erfahrung mit dem Shaitan. Adam war ja der erste Mensch, den Shaitan getäuscht hat. Bei uns, wir haben ja Koran zum Beispiel, und wir sehen ja die Geschichten von vielen Leuten, und Shaitan hat, und wie Shaitan einige von ihnen getäuscht hat. Aber Adam A.S. hatte diese Erfahrung gar nicht. Er war ja der Erste mit seiner Frau, die getäuscht wurden. Und wir beenden hier, inshallah, machen nächstes Mal weiter mit Adam A.S. Und Allah weiß am besten. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa hamdaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.